Also blieb uns nichts anderes übrig, als sie verarzten zu lassen und ihn aufs Revier mitzunehmen und in die Ausnüchterungszelle zu sperren. Da schlief er sich aus und am nächsten Morgen kam er wieder raus, durfte nach Hause. Aber einmal war mein Partner krank. Das heißt, ich war allein. Und der Anruf kam und es war wieder der übliche Mist. Hat ihr unter der Dusche die Nase gebrochen oder so? Ich leg ihm Handschellen an, pack ihn in den Wagen und wir fahren los. Und während wir fahren, statt einwärts zum Revier, da sitzt dieses perverse Arschloch bei mir auf dem Rücksitz und summt Danny Boy. Ha. Und das ging mir ganz gewaltig auf die Eier. Statt links abzubiegen, fuhr ich nach rechts, was ins Nirgendwo. Ich ließ ihn sich auf den Boden knien und steckte ihm meinen Revolver in den Mund. Und ich sagte zu ihm, das war's. Jetzt ist endgültig Schluss. Und er weint und winkelt und scheißt sich voll und schwört, dass er sie in Ruhe lassen wird und heult laut auf. So wollte es mit einem Revolver im Mund gehen.